Live. DJ Session mit Mau P. Ihr hört 1 Live und das ist die zweite Stunde der 1 Live DJ Session heute mit einem Set vom Niederländer Mau P. Los geht's direkt mit seinem aktuellen Track Neck. Viel Spaß damit. Oh, baby. by me in the club. Converse me, we can party like it's your first day, cause we don't give a shit, it's all Dolce. We in the club. Hey, find me in the club. You In der 1Live DJ Session mit seinem krassen Track Dresscode. Weiter geht's in seinem Set mit Delirious von Bruno Furlan. Viel Spaß damit. 1 Live DJ Session mit Mau P. Mau P ist unser heutiger Gast-DJ und der hat für 2026 große Pläne. Debütalbum, eigenes Plattenlabel, eigene Modelinie und dann auch noch jede Menge Live-Shows, wie mit seiner Residency auf Ibiza. Hier gibt's schon mal den ersten Vorgeschmack. defend me. I'm the best here from the mere fact that I've got ovaries. Day in the life I can't see. Part in the day in the life you can't see. Put it where it's need, no one to defend me. I'm the best here from the mere fact that I've got ovaries. Me, I don't wanna hear no one of these. All of my coming me directly. Live DJ Session mit unserem heutigen Gast DJ Mau P aus den Niederlanden. Weiter geht's in seinem Set mit seinem Banger Murder. Viel Spaß damit, checkt es mal aus. Live. DJ Session mit Mau P. fast am Ende der 1 Live DJ Session mit Mau P, aber in der dritten Stunde geht es natürlich direkt weiter. Diese Woche mit einem Mix von unserer Resident DJ Lilly Palmer. Wenn ihr mehr über die DJs wissen wollt, dann checkt doch mal unsere App oder 1live.de. Da findet ihr nochmal alle Infos, Playlists und auch DJ Sets zum Nachhören. Thank you.